Gute Unterhaltung beim Blockcast mit Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Hallöchen. Und ich habe die Nummer richtig gehabt. Ja, und hier steht sie falsch auf meinem Zettel. Echt? Aber ich habe es am Dateinamen erkannt, da steht nämlich die richtige Nummer. Ja. Herzlich willkommen und heute ist ja ein besonderer Tag eigentlich. Heute ist fast ein besonderer Tag. Fast? Ach, heute ist Donnerstag? Heute ist also eigentlich Donnerstag. Der Tag der Ausstrahlung, ist Donnerstag. Und, stimmt. Ja, René. Wie fühlst du dich so als... Na, für dich hat sich ja gar nicht geändert. Im Moment hat sich noch gar nichts geändert. 12 Uhr ist es soweit. Heute war dann quasi für die, die uns zuhören, meine Trauung gewesen. Genau. Oder heute wird noch, wenn ihr gleich früh morgens den Download gemacht habt. Ja, also die... Die Traumhochzeit des Jahres. Die Bewerbungsphase ist also geschlossen. Ja. Ihr braucht keine Bewerbung mehr. Alle meine Versuche, irgendwie bei Julia zu landen, so, sind kläglich gescheitert. Ja. Ich bei dir, nee. Ich nehme aber weiterhin Fanpost von Frauen entgegen. Ach so. Ja. Aber die wird jetzt von Julia gefiltert. Die wird von Julia vorher geöffnet. Genau. Da gibt es kein Postgeheimnis bei euch. Ihr seid jetzt verheiratet. Wir sind jetzt verheiratet. Erinnert sich das? Na? Ja, wie fühlst du dich? Ja. Nein, eigentlich ist es ja noch eine Woche hin fast. Ja, wir zeichnen ja mal ein bisschen früher auf. Genau. Uns sitzt ein bisschen die Zeit im Nacken. Zum einen, weil René wieder trainieren muss. Und zum anderen, weil der Rudi gleich kommt. Zum dritten, Weil deine Bulette gerade fertig ist. Nee, der Akku von dem. Ach so, der Akku und das Aufnahme. Ja, aber zur Not haben wir ja noch Stromversorgung, falls es fehlschlägt. Jetzt ist die Bulette fertig. Ja, du kannst ja mal kurz sagen, worüber wir uns heute unterhalten wollten. Wir hatten ein grobes Thema. Ein grobes Thema? Ja, hast du beim letzten Mal angekündigt. Ja, sehr gut. Und du hast sogar dran gedacht? Natürlich habe ich dran gedacht. Und zwar... Ich habe ordentlich Online-Shops getestet. Ja, genau. Heute geht es nämlich um das Thema Einkaufen im Internet. René möchte über das Thema Online-Shopping berichten. Und das wurde ja auch in der Umfrage... so gewünscht, und zwar mit 71%. Ihr könnt ja jetzt immer abstimmen, über welche Themen wir reden sollen im Podcast, und ja, deshalb ist heute das Thema Online-Shopping im Internet angesagt. Genau, weil es ist ja auch nicht nicht Grundlegendes. Hast du Salat noch dazu machen? Nee, überhaupt nicht. Echt? Ich mag Fleisch pur. Okay, René, habe ich neulich den guten Spruch gehört? Wenn Tiere aus Fleisch sind, nee. Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch? Ja. Der Satz des Podcasts soll. Du hättest wenigstens andeutungsweise mal lachen können. Hahaha. Ja, Online-Shopping. Stefan, ja, kaufst du online ein? Wir haben gerade was abgeholt, ne? Genau. Wir sind nämlich, bevor wir hierher gefahren sind, nochmal zum Postamt und haben eine neue technische Errungenschaft meinerseits abgeholt. Was ist dein favorisierter Online-Shop? Eindeutig Amazon. Ja. Aber da auch nur Amazon direkt oder auch die Lieferanten? Nein, ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit Lieferanten, muss ich sagen. Ich finde, bei Amazon direkt geht es immer ratzfatz. Also man bestellt was und das ist am nächsten Tag. Ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt ja die Möglichkeit, diese Overnight Express zu machen, aber das brauchst du eigentlich gar Kleiner nicht. Kleiner Geheimtipp, genau. Im Regelfall haut es auch so hin. Ne? Ja, also mir geht es meistens so, ich bestelle meistens abends und dann wird es gleich am nächsten Tag verschickt und am übernächsten Tag habe ich es dann. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Und das habe ich auch schon öfter erfolgreich bei Händlern. Ach so, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und sogar aus England habe ich auch schon bestellt. Da kommt doch aber das Porto dann dazu, oder? Ja, natürlich. Es gibt halt Artikel, die nicht direkt von Amazon geliefert werden können. Aber das ist mir dann egal. In der Regel ist es ja so bei mir, wenn ich bei Amazon bestelle, dann habe ich das, was ich bestellt habe, eher bevor das Geld abgebucht wird. Oder abgebucht ist. Nö, eigentlich nicht. Ja doch, du hast ja 2 Banktage. Ist ja nicht sofort das Geld von deinem Konto. In doch, dem Moment bei mir ist es so. Was? Ich habe eine Direktbank. Ich habe auch eine Direktbank. Ja. Wir sind bei derselben, glaube ich, übrigens. Ach ja, stimmt. Das geht ratzfatz. Nee, aber also wenn ich Geld überweise, dauert es 2 Tage, bis es dann bei mir abgebucht wird. Wenn ich einkaufen gehe mit meiner EC-Karte... Überweist du? Das ist doch bei Amazon hinterlegt. Der wird abgebucht, aber es ist doch nicht sofort. Das wird doch nicht... Die geben doch die Buchung aus in Auftrag. Ja, aber es ist doch am nächsten Tag erledigt. Nee, meinst du nicht? In der Regel schon. Denke ich schon. Wie auch immer. Ja, auf jeden Fall ist es halt für mich auch die Sicherheit, weil ich... ja, das läuft alles über Amazon, auch der Zahlvorgang, gerade wenn du bei Anbietern bestellst, und das ist doch einwandfrei. Du brauchst nicht immer deine Daten da raussuchen, das ist alles hinterlegt und passt perfekt. Für den Händler auch nicht verkehrt, aber ich habe gehört, Die Händler müssen auch ordentlich Gebühren zahlen. Habe ich auch nur sicherlich gehört. Ja. Und was ich sagen muss, ich glaube, da geht es dir anders. Ich habe noch nie was zurückschicken müssen. Du hattest da, glaube ich, schon mal zu tun gehabt, ne? Ja, aber es war meine eigene Schuld. Ich hatte, aber das läuft auch, ich hatte was, ich hatte was zweimal bestellt, den Artikel werden wir noch verlinken. Ich hatte was zweimal bestellt und habe es ganz unkompliziert zurückschicken können. Ja, und wie man das zurückschicken kann, das findet ihr unter blog.juba.de. Den Beitrag finden wir raus. Ist ja verlinkt. Ja. Genau, Amazon-Rücksendung. Kommen wir nur bei Google suchen, da sind wir auch relativ. Ich hatte also mal eine Begebenheit, das war vor Weihnachten, hatte ich noch irgendwie einen Kalender bestellt. Und das sah dann so aus, als ob der nicht pünktlich kommen könnte, obwohl es versprochen wurde. Und dann habe ich da angerufen, da haben sie noch einen geschickt. Und der kam sogar vor dem eigentlichen an. Ja, und habe ich dann gesagt, ach, behalte ich beide. Eine wahre Begebenheit. Genau, und also ich muss sagen, auch der Kundenservice ist sehr gut bei Amazon. Ja. Man kann da irgendwie ganz unkompliziert auch anrufen. Ja, habe ich ja gemacht damals. Irgendwie ist das über so ein System im Internet dann, ne? Ich weiß nicht, wie es heute ist, ist schon länger her. Hat sich bestimmt noch verbessert. Man muss eingeloggt sein und dann kann man da irgendwie... Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ja, Yvonne könnte uns ja Geschichten erzählen, weil die hat das schon. Aber die ist heute nicht hier. Nein. Letztes Mal war sie da. Genau. Ja. Aber was hast du denn sonst so für Erfahrungen? Amazon kann man schon mal empfehlen, ne? Genau. Das ist halt ein reiner Online-Shop. Und nicht nur für Bücher, wie er ursprünglich gedacht war, sondern mittlerweile sogar, ich glaube, in anderen Ländern für Lebensmittel. Ach so? Muss man gucken. Amazon.com kann man, glaube ich, mittlerweile auch schon Lebensmittel. Auch nach Deutschland? Nein, ja, genau. Natürlich nicht. Und aber es kommt Amazon bietet auch an in den Staaten, dass du Spielzeug in anderen Verpackungen bestellen kannst. In anderen Verpackungen? Ah, damit du nicht erkennst, was drin ist. Nee, nicht in dieser Blisterverpackung. Das soll diese Umweltgeschichte von Amazon sein. Ach so. Und sie machen, da habe ich ein Werbevideo gesehen von Amazon, wo sie halt zeigen, im Vergleich Blisterpackung auspacken und Papppackung von Amazon auspacken. Ach so. Die packen das um. Und haben sie gezeigt, da war es nach 23 Sekunden irgendwie fertig mit Auspacken und in der Blisterpackung 2-3 Minuten, ne, wenn du dich da durchgekämpft hast. Naja. Genau. Ja. Und was ist der neueste Clou von Amazon? Der neueste Clou? Keine Ahnung. Der neue ist auch nicht mehr das Kindle, ne? Man kann mittlerweile auch Musik kaufen. Ach so, ja. MP3s und man kann... da gibt es eigentlich schon eine Weile, ne? Musik. Ja. Genau. Und ich habe neulich festgestellt, normalerweise liefert ja DHL Amazonas. Neulich habe ich auch vom Hermes versandt über Amazon was gekriegt. Vielleicht gibt der Hermes... gibt der DHL, es kann sein, dass es verteilt wurde. Hermes ab. Ja. Ne. Habe ich gestaunt, aber fand ich gut. Ja, man muss halt aber nur angemeldet sein, das ist das einzige Manko. Ja, aber das ist aber halt bei fast allen Diensten ja so. Richtig, genau. Obwohl ja auch schon Online-Shops war, wo man ohne Anmeldung reinkommt. Pearl zum Beispiel. Ja, na, es gibt ja, zählen wir doch mal ein paar Online-Shops auf, damit wir hier nicht so Amazon-lastig sind. Ja, also für Bücher und alles letztendlich, ist ja Amazon. Es gibt die klassischen Versandhäuser, kann man überall online bestellen, genau, logischerweise. Alles, was einen Katalog hat, genau. Ist eigentlich auch das Internet. Ob es nur Konrad, Otto, Neckermann, ja. Quelle, sonst was ist. Nachher mal Pearl, ist ein schöner Gadget-Shop. Das ist auf jeden Fall immer... Genau, und auch immer zu sehr guten Preisen. Und ein sehr guter Tipp ist da, ich habe es leider verpasst, wenn man dort etwas kauft, hat man die Möglichkeit, auch kostenlose Artikel, also die bieten mehrere Artikel kostenlos an und einen davon darf man dann halt bei einer Bestellung mitbestellen. Ach so, das da war letztens ein Pokerset zum Beispiel, ne, komplett mit Chips und Karten und alles, was dazu gehört. Dann so eine Drücklichter mit LEDs. Ah, das ist auch nicht schlecht. Ein Dreier-Set. Ja. Also muss man mal gucken, wenn man bei Pearl einkauft, man muss nicht angemeldet sein, man kann einfach, die machen, vom Liefern her geht es ganz schnell, ist per Vorkasse, aber den Großen kann man ja da vertrauen. Ne? Ja, also Pearl, denke ich mal, ist eigentlich auch recht bekannt, ne, unter den Leuten. Ganz ausgefallene Sachen findet man zum Beispiel bei Flame Toys. Das sagt mir nur gar nichts. Und Monsterzeug. Hast du schon mal Blumen im Internet bestellt? Nee, so weit war ich noch nicht. Ich habe irgendwie gelesen, jetzt, da war doch irgendwie neulich, was war das? Muttertag? Muttertag? Ja. Ist da im Mai gewesen. Und da habe ich irgendeinen Artikel gelesen. Was war das? Ich glaube, 20% der Deutschen haben schon mal Blumen im Internet bestellt. Na, das sind wir doch nicht, die 20%. Nein. Aber die sind, also Blumen im Internet sind teuer. Aber nee, generell, das ist ja Fleurop, gab es ja früher auch. Über Blumen 2000. Hat man da früher über Telefon bestellt oder wie war das früher? Bestimmt. Oder per Fax. Na, wie hat man bei Fleurop bestellt? Fleurop gibt es ja nun auch schon 100 Jahre. Gibt es Blumenläden von Fleurop? Nee, ne? Aber Blumen 2000 gibt es schon Beispiel. Ja, da kann man hingehen und sagt wahrscheinlich so, ja, wie haben die Bestellung sonst aufgenommen? Ich weiß nicht. Katalog? Es kann sein, dass auch Katalog ist. Wenn ihr es wisst... Könnt ihr Kontakt zu uns aufnehmen? Ihr könnt eine Mail schicken an blog@juba.de. Genau. Ihr könnt das in den entsprechenden Beitrag posten, ja, als Kommentar unter blog.juba.de. Ihr habt sogar die Möglichkeit, uns anzurufen. Stefan, sag mal die Nummer. 030 für Berlin. 202-36803. Na, guck lieber, ich gucke die falsche Nummer da. 202-36803. Genau. Ja. Da könnt ihr dann auch, wenn ihr irgendwas anderes loswerden wollt, könnt ihr natürlich auch. Wenn ihr was zum Thema jetzt habt, könnt ihr das dort auch ablegen als Audiodatei. Und wir spielen das dann in der Sendung. Genau. Ja. Genau. Online-Shops. Es gibt ja nicht nur klassische Online-Shops, wo man halt Ware sieht und die kauft zu dem Preis, wie sie da sind, sondern es gibt auch Auktionshäuser, was ja im gewissen Sinne auch ein Online-Shop ist. Ja. Aber da muss erst um den Preis sozusagen gefeilscht werden. Da haben wir zum Beispiel eBay. Das ist wohl am bekanntesten. Da muss man leider auch dazu sagen, eBay hat sich sehr verändert. Echt? Also ich kenne eBay jetzt, also ich bin schon ewig angemeldet, aber benutze es erst seit kurzer Zeit. Das hat man ja neulich gelesen. Hast du sogar dann irgendwie eine Belohnung oder was? Ich habe einen Stern bekommen. Einen Stern. Und ich krieg bald den nächsten. Nein. Ja, haben sie schon geschrieben, haben mir schon geschrieben, ich krieg bald den nächsten. Ich glaube, meine Mutter, die hat auch schon zigtausende von Auktionen da gemacht und die hat, Visitenkarte am Schlüssel und alles sowas mit ihrem Namen. Aha. Aber nein. Deine Mutter hat doch mal so extrem schlechte Erfahrungen gemacht über eBay, wofür eBay jetzt nicht unbedingt was kann. Ja, also ich sag mal so, meine Mutter verkauft oder interessiert sich eher so im Bereich Postkarten zum Beispiel. Als du mit Por anfingst, habe ich eben ganz kurz gestutzt. Ja, Postkarten. Der Schreck in die Glieder gefallen. Ja. Und ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie negative Erfahrungen. Ich meinte jetzt aber nicht, wo deine Mutter unmittelbar mit involviert war, sondern so, die Sache, wo deine Mutter gar nichts zu tun hatte. Das hatten wir auch schon erlebt, genau. Ist das geklärt? Kann man darüber sprechen? Was heißt geklärt? Ich weiß nicht, wie da der Stand ist. Aber kann man darüber reden, ja? Es wurde Anzeige erstattet. Also es war im Prinzip so gewesen, dass deine Mutter eine Mail bekam von jemandem, der sagte, schick endlich die Ware. Ich habe da jetzt an was anderes gedacht. Und zwar habe ich mal Post bekommen. Also ist ja noch was anderes. Weißt du, wovon ich gerade rede? Nein. Dass deine Mutter eine Mail bekommen hat, sie soll die Ware schicken und sie sagte, hat sie gar nicht. Und die haben gesagt, wir haben aber das Geld überwiesen und da hat einer einen Account mit einem ähnlichen Namen deiner Mutter eröffnet, ja, und hat eine andere Kontonummer angegeben gehabt und quasi mit den Adressdaten deiner Mutter den eBay-Account geführt, ja, und hat sich das Geld überweisen lassen. Und der andere nahm Kontakt zu deiner Mutter auf und sagte, ich habe Geld überwiesen, ich möchte jetzt das Produkt haben. Und deine Mutter sagte, ich habe das Produkt gar nicht. Ging um eine Kamera, glaube ich. Ja, das war das, was ich auch gesagt hatte. Das war dasselbe. Ach so, okay. Da hatte ich irgendwie ja auch einen Paketzettel, dass ich ein Paket gekriegt habe, aber ich habe gar nicht erwartet, so wirklich. Ja. Und es war kein Paket, das war ein Einschreiben sogar. Ach so, dann war es die Geschichte. Und das Kuriose war, das war an meine Adresse, aber mit einem anderen Vornamen. Ne? Und da stand halt drin, dass sie mich auf keinem anderen Weg erreicht haben und sie warten auf ihre Ware. Und das war irgendwie eine richtig teure digitale Spiegelreflexkamera für über 1000 Euro. Das ist ordentlich. Ja, und dann hat man konnte ja so nachvollziehen, was der Typ, der eBay-Benutzer da dann noch angeboten hat. Und der hat mehrere von diesen Kameras angeboten. Ja. Und da kann man sich ja ausrechnen, was der für Kohle gemacht hat. Ich habe gerade, weil du sagst, schlechte Erfahrungen jetzt mit eBay gesammelt. Und zwar hatte ich was bestellt, Gott sei Dank nur im Wert von 5 Euro. Mhm. Und jetzt habe ich einen Monat gewartet und manchmal werden Leute auch krank, ist ja in Ordnung, und dann kommt es nicht sofort oder kommt irgendwas anderes dazwischen. Dann konnte ich aber sehen in den eBay-Bewertungen, dass Verkäufe, die nach mir getätigt wurden, zugestellt wurden. Es gab andere, die dieselbe Probleme hatten wie ich, die halt auch ihre Waren nicht bekommen haben. Und ja, jetzt habe ich eBay halt eingeschaltet. Da gibt es ja diese Option bei eBay zu sagen, hier ist was nicht in Ordnung. Dann sagt man halt, was das Problem ist. Entweder man hat die Ware nicht halten oder das Geld. Ist das immer so kompliziert wie früher? Nö, war ganz unkompliziert. Du sagst bei der Auktion dann im Prinzip eBay Problem klären, glaube ich, ist es. Und dann fragen, da sind dann halt paar Optionen, was für ein Problem du hast, unter anderem eben auch Ware nicht erhalten. Da musst du angeben, wann du bezahlt hast und dann schreibt eBay nur, der Verkäufer hat 10 Tage Zeit, darauf zu reagieren. Genau. Und wenn nicht, dann... Und dann keine Ahnung, was dann passiert, mal schauen. Dann wird er gesperrt. Ja? Ich glaube, er wird 4 Wochen gesperrt, ich bin mir sicher. Und er sich dann irgendwie nichts leistet, dann kann er wahrscheinlich wieder... Dann frage ich mich aber, dass andere ja sicherlich auch schon den Weg gegangen sind. Also waren Leute, die müssen... Aber normalerweise steht auch in den eBay-Regeln, dass Ware, die man versteigert, quasi, die muss man erstens da haben und spätestens irgendwie eine Woche später oder so verschickt haben. Das ist übrigens ein generelles Gesetz. Ja. Das gilt nicht nur für eBay, sondern es sei denn, man gibt es an. Ne? Nee, in Deutschland musst du Ware, die du verkaufst, musst du vorrätig haben. Du darfst nicht für Ware anbieten, die, stimmt, die du nicht vorrätig hast. Mhm. Oder die du dann erst produzierst. Das muss dann wahrscheinlich gesondert werden. Es gibt ja so eine Warenbestimmung. Ich habe übrigens, apropos eBay, ne, fällt mal ein, habe ich heute auf Arbeit mit jemandem gechattet. Du chattest den du auch kennst, ein ehemaliger Kollege. Ah, ja. Und der hatte gerade den Fall, dass er was bestellt hat. Und hinterher hat er dann festgestellt, dass die Ware aus Hongkong kommt. Ja. Aber in der eBay-Auktion stand drin, dass er aus Frankfurt kommt. Ha. Und jetzt ist er gespannt, was passiert. Wahrscheinlich nichts. Na, vielleicht, er hat nicht die Angst, dass die Ware nicht kommt, aber dass vielleicht der Zoll noch irgendwie da seine Finger gespürt hat und so. Und das kommt auf jeden Fall. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne, wo man natürlich schnell reinfallen kann. Ja. Also gerade eBay, da läuft nicht immer alles positiv. Ja, weißt du, aber es liegt ja nicht an eBay. eBay ist ja eigentlich nur das Benutzer, System, das liegt an den Benutzern, genau. Ja. Aber die Frage, die Frage ist auch, inwiefern kann man eBay damit zur Verantwortung ziehen? Naja, eigentlich ist es gedacht als Internet-Flohmarkt. Ja. Und wenn sich Leute auf einem normalen Flohmarkt gegenseitig über den Tisch ziehen, dann kann dann auch der Inhaber nichts dafür. Ja. Ich finde, die machen schon, also die Plattform ist schon eigentlich sehr solide. Sie haben in Sachen Sicherheit aber, schon viel getan in den letzten Jahren. Das muss man aber ich muss sagen, wann immer ich bei eBay bin, denke ich so, jetzt will ich mal meine Sachen angucken, die ich beobachte. Mhm. Und dann denke ich, wo ist denn der Knopf zum Beobachten? Und suche eine ganze Weile. Und der ist aber da. Also es ist nicht so intuitiv. Da habe ich auch gelesen, ab Sommer völlig neues Design bei eBay, völlig neue Seiten. Da bin ich mal gespannt, was du... Vorhin, ich war ja bei dir am Rechner schnell und habe noch was geguckt bei eBay. Naja, wenn du zu Hause kein Internet hast. Nee. Wollte ich mich ausloggen und habe den Auslog-Knopf nicht gefunden. Ach so. Aber er ist dann auch da, wo man ihn vermutet. Oben links, aber er ist so, das andere Zeug lenkt so ab, dass man gar nicht... Na, ich bin gespannt, wie das dann wird, wenn es neu ist. Ja. Also wie gesagt, eBay finde ich, du kannst schon das ein oder andere Schnäppchen machen. Da empfehle ich zum Beispiel die Software, die es unter desktop.ebay.de gibt. Das ist so eine Air-Application, also im Prinzip eine Softwareanwendung, die, also kannst du auf dem Desktop deine die auf dem Desktop läuft. Und was da sehr gut ist, wenn du eine Ware siehst, gibst du halt das ein, was du bereit bist, dafür zu bezahlen. Mhm. Und der steigert dann automatisch eben in den angegebenen Schritten selber mit. Also es war schon so, dass ich für irgendwas 10 Euro geboten habe und habe letztendlich für 1,50 Euro bekommen. Ne? Ja, das ist okay. Also das ist ein ganz guter Dienst, ja. Wobei, wenn viele das Programm benutzen, dann steigern sie sich natürlich gegenseitig. Das ist die Gefahr. Und das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie steigerst du denn immer? Also es ist ganz unterschiedlich. Wenn du eine Option siehst, steigerst du einen. Ganz unterschiedlich, nee. Ich steigere nie eine Stunde vorher, das meine ich. Ich gebe meist mein Gebot kurz wirklich. Vor Schluss. Also in 90% der Fällen gebe ich es wirklich 20 Sekunden vor. Auch macht ja auch Sinn, weil so würdest du den Preis ja nur unnötig machen. Und dann gebe ich auch den höchsten Wert ein, den ich bereit bin zu zahlen. Ne? Also wenn ich sage, ich will das unbedingt haben und dann überlege ich mir, was würde ich im Extremfall dafür bezahlen? Ich rechne mal das Porto noch mit ein. Mhm. Ne? So zum Beispiel bei diesem Psion, den ich habe, da habe ich gesagt, gut, 30 Euro würde ich dafür bezahlen. Und ich habe mir irgendwie für 28 noch was inklusive Porto bekommen. Ne? Ich kenne übrigens, habe auch noch eine lustige Begebenheit. Und zwar, ich sage nicht, wer das war. Kennst du auch nicht. Aber sieht man mal, wie der Geiz von manchen Leuten, wie der negativ sich auswirkt. Und zwar hatte jemand was, wollte das loswerden, hat es bei eBay reingelegt und hat gesagt, ach, wäre cool, 50 Euro, wenn ich dafür 50 Euro kriege, ist doch cool. Hm. Ja, aber war natürlich zu geizig und hat es für 1 Euro reingelegt. Ja. Und dabei ist es dann auch gut. Ja. Und dann, das sind dann die Leute, die anrufen und sagen, ey, sag mal, du hast so einen eBay-Account, kannst du nicht mal für mich hochsteigern, dass es nicht weggeht? Und sowas finde ich scheiße. Hm. Da muss ich auch sagen, wenn da mit jemand auf mich zukommt, sage ich auch generell, nee, mache ich nicht. Ja. Weil wenn ich dafür 50 Euro haben will, dann muss ich es für Mindestgebot 50 Euro reinstellen. Ich glaube, meine Mutter hatte mal, nochmal zum Thema Postkarte, hatte mal welche ersteigert und die scheinen dem Verkäufer zu billig gewesen zu sein. Mit dem Wasser wurde er gegangen. Genau, und dann hat er geschrieben, es tut mir leid, die sind mir gerade in den Eimer Wasser gefallen. Ja, ja, das finde ich auch scheiße. Da würde ich auch eBay sofort einschalten. Weißt du, kann ja auch nicht auf dem Flohmarkt sagen, wenn einer fragt, was kostet, nur 1 Euro. Und wenn er sagt, okay, nehme ich, so, ich kriege dann 50. Ne? Ja. Also, es... Müll. Ja, das ist halt, da muss, aber ich denke mal, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, es wird nur sehr wenige eBay-Nutzer treffen, die nur positive Erfahrungen mit eBay gemacht haben. Aber diesen Geizpunkt, den nutze ich zum Beispiel dann nochmal aus. Mhm. Das ist ja so, man stellt eine Auktion ein. Ich habe noch nie selber was verkauft. Also so ist jetzt, so wie ich es mir vorstelle, du stellst eine Auktion ein und sagst, okay, Mindestgebot will ich nicht, weil dann muss ich ja mehr Gebühren bezahlen. Genau. Ich stelle es also rein für ab 1, also 1 Euro Mindestgebot kann man machen. Ja. So, und dann beobachte ich ja selber meine Auktion auch. Und wenn ich sehe, ah, es hat noch keiner geboten, dann sage ich mir wahrscheinlich zum Ende der Auktion, gut, wenn keiner geboten hat, kriege ich ja die Ware wieder. Genau. Und deswegen, das ist der Grund, warum ich erst 20 Sekunden vorher biete. Weil in 20 Sekunden schafft der Verkäufer, wenn er es darauf anlegt, nicht zu reagieren und zu sagen, oh, jetzt hat einer 1 Euro geboten, genau. Jetzt will ich ganz schnell, das schafft er nicht mehr. Weißt du? Und deswegen biete ich wirklich 20 Sekunden vorher, weil ehe das dann abgeschickt wurde, ehe das dann dort erscheint. Und denk dran, der Auktion immer sonntagsabends auslaufen lässt. Genau, da sind auch Leute, die das, da habe ich auch schon Schnäppchen gemacht, weil Leute das irgendwie um 13 Uhr oder so auslaufen lassen, ja, unter der Woche, da wo kein Mensch die Möglichkeit hat, das zu kaufen. Also da habe ich mir neulich wirklich ein Schnäppchen gemacht, was sehr attraktiv ist. Also es gibt gute eBay-Tricks, vielleicht schreibt René mal einen Bericht über so ein paar Tipps und Tricks zum Versteigern. Gut ist auch immer, also Leute benahmen das auch immer so blöd mit hier super rar, extrem selten. Ja. Da kriege ich immer einen Kotzkampf, da weiß ich schon, derjenige versucht jetzt Kohle zu machen. Genau. Ne? Und wo man immer sehr gut Schnäppchen machen kann, ist, wenn Leute etwas verkaufen, wovon sie keine Ahnung haben. Mhm. Also was sie selber nicht interessiert, was für sie keinen Wert hat. Deswegen sage ich immer, Geld verdienen kann man, wenn man Überraschungseier sammelt und die verkauft. Also die Spielzeuge. Ja. Weil mir würden die so am Arsch vorbeigehen. Ich würde die für 20 Cent verkaufen, die Überraschungseier, und würde mich über das Geld freuen. Und jemand, der Überraschungseier sammelt, ja, der würde wahrscheinlich sagen, Sammler, oh, mindestens 5 Euro oder so ist das wert. Also deswegen macht man da natürlich, so ist eBay ja auch gedacht, ich kaufe etwas von jemandem, was er nicht haben will, was er nicht braucht. Und ich bin froh, dass er es nicht wegwirft, sondern dass er die Möglichkeit anderen Leuten gibt, man sich noch dran das zu nehmen. Und dieses Geld, was er dafür kriegt, sollte in den meisten Fällen eigentlich dann auch eher symbolisch sein. Aber es gibt halt Leute, die versuchen richtig Kohle da zu machen. Ja. Ne? Ja. Das stimmt. Und eBay funktioniert ja mittlerweile auch als richtiger Shop. Ne? Also du hast ja auch richtige Verkäufer dort, die richtig professionell zum Sofortkauf. Ja, also ich glaube, wenn man sich genau umguckt, dann weiß man schon, welchen Leuten man vertrauen kann und wem nicht. Ich hatte neulich auch einen interessanten Fall gehört von einem von jemandem, den ich kenne, der hat etwas gekauft und wollte das dann nicht mehr haben. Das hat 20 Euro gekostet, als er es gekauft hat, neu. Er hat es in einem Internetshop gekauft und dann hat er gesagt, ja gut, jetzt liegt es hier nur rum, dann will ich wenigstens ein bisschen Geld dafür wieder haben, weil was soll es hier rumliegen. Hat es also ins Internet eingestellt und es hat halt Kinder dafür geboten. Und kurz vor Auktionsende ist es auf einmal hochgeschnellt und er hat dafür irgendwie, wenn ich mich recht entsinne, 45 Euro bekommen und hat 20 Euro im Internet bezahlt. Das heißt, man sollte vorher auch mal im Internet dann recherchieren. Ja klar, wenn die sich dann hochsteigern, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Ja. Ich glaube auch, dass mit dem Hochsteigern, das ist so, wo von eBay ein bisschen profitiert. Weil die Leute, wenn du irgendwas, du hast jetzt dich darauf eingestellt, das möchte ich haben und bist dann involviert in dem Moment, wo du dafür bietest. Ne? Und je involvierter du bist, desto mehr möchtest du es natürlich haben. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich 10 Euro geboten und der andere überbietet dich mit 11, dann sagst du, ey, scheiße, jetzt lege ich noch den 1 Euro lege ich noch rauf und dann bist du bei 12. Und so steigert sich das, glaube ich, immer weiter hoch. Suchtgefahr. Das, ich glaube, das wird so ein bisschen dieser menschliche Ehrgeiz, denn du hast, der Mensch ist halt... Aber es ist doch genauso, wenn du im Laden stehst, irgendwas siehst, dann sagst du auch, ah Mist, wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann ärgere ich mich vielleicht. Ja, aber der Verkäufer sagt ja auch nicht dann, der sieht aus, als wenn er es will und stellt schnell ein höheres Preisschild hin. Genau. Ah, gucken Sie mal, der da neben Ihnen, der will es. Genau. Und wir haben nur noch ein einziges davon. Ja. Ja. Naja. Nee, da muss man ein bisschen knallhart sein. Also ich gucke auch sehr viel bei eBay. Ich habe im Schnitt um die 130 Artikel, die ich beobachte, die halt für mich interessant sind. Zeit haben. Das geht ratzfatz. Innerhalb von einer Viertelstunde bin ich den Bereich, der mich interessiert, durch und hake dann das an, was mich interessiert und merke mir das halt vor. Und dann will ich es aber auch als Schnäppchen haben. Und das heißt, wenn es dann eben diesen Preis, den ich mir gesetzt habe, überschreitet, dann kaufe ich es auch nicht. Ja. Und dann ist es auch kein Verlust für mich. Weil ich dann sage, gut, hätte ich sowieso nicht genommen, wenn es teurer gewesen wäre. Nein. Aber ich habe schon viele Sachen, wo ich sage, doch, das lohnt sich bei eBay mal reinzugucken. Ja, ihr könnt uns gerne, wie gesagt, auch schreiben, ob für euch so eine Online-Shopping-Anbieter sich lohnen, egal ob jetzt eBay, Amazon oder was auch immer. Wir freuen uns über eure Erfahrung Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, oder? Ein bisschen Musik, ja. Genau, ein bisschen Musik und ja, zu einer Hochzeit, René, weil ja heute dein Tag ist, ja, mach ich doch immer. Aus dem Podsafe Music Network. Genau, und leider gibt es ja nicht so tolle Hochzeitsnummern. Und ich wette, das ist ein... Ja, dann mach du mal die Musik. Und zwar Musik, so ein bisschen zum Tanzen, eine Downtempo-Nummer. Ja. Und zwar Anthony Rose mit The Wedding. Viel Spaß. Welche Etage? 8. Immer noch die 8. You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. Ooh. I see the church, I see the people, your folks and mine, happy and smiling, and I can hear sweet voices sing. Ave Maria, oh my love, can this really be that someday you'll walk down the aisle with me? Let it be, let it be, that I'm the one for you. I'll be yours, all yours, now and forever. I see you now, your hand in my hand. This is the hour, this is the moment, and I can hear sweet voices sing. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Oh, wir haben eben Action gehabt in unserer Pause. Pause ist auch übertrieben, ne? Das war eine lange Pause. Ja, weil wir wollten aus der 8. Etage einen Schlüssel runterwerfen und der Schlüssel ist sehr, sehr klein. Weil die Sprechanlage zurzeit nicht funktioniert. Beziehungsweise der Öffner unten. Ja. Genau. Und René war zu faul runterzugehen. Ja, und du wolltest den Schlüssel ja so runterwerfen. Der nein, um Gottes Willen. Ich habe ihn Gott sei Dank noch in einer Zeitung eingewickelt und Stefan hat ihn geworfen und er flog immer mehr Richtung Dach, aber er ist ganz knapp am Dach vorbei. Genau. Das wäre ärgerlich geworden, Stefan. Ja, wieso? Hättest du Rudi, Feuerleiter und dann... Nein, du hast nur drauf geworfen. Ach so. Ja, Kaufhausthema Internet, gibt es da noch irgendwas, was man jetzt so... Ja, du hattest doch recherchiert. Nee, weil ich habe noch andere Sachen auch. Ach so, ja, dann berichte doch. Ich muss Rudi gleich mal auch machen. Ja, wie gesagt, also die großen Shops, das gibt natürlich fast für alles Shops. Es gibt Sportshops im Internet, es gibt also wirklich für alles mögliche im Internet Shops. Ja. Man muss natürlich auch aufpassen, wo man seine Daten angibt. Das sollte man vorher mal so ein bisschen abchecken. Und vor allen Dingen nur die nötigsten Daten eingeben. Ja. Immer, gilt immer im Internet. Aber also bei den ganz großen kann man sich ja relativ sicher sein, deswegen haben wir die jetzt auch erstmal stellvertretend genannt. Mhm. Bei den kleinen Shops müsst ihr selber entscheiden. Am besten googelt ihr vorher nach dem Shop, schaut, ob es da irgendwelche Probleme gab. Ja. Ich habe schon von Läden gehört, wo die Kreditkarteninformationen dann auf einmal im Internet gefunden waren. Ja. Da war doch neulich wieder irgendjemand, der dann seine Kunden informiert hat, dass da was schiefgelaufen ist. Und das ist schon ganz schön hart, denn, ne? Weiß ich gerade nicht. Da ist die Frage, ob man mit Kreditkarte im Internet bezahlen sollte. Also ich habe schon mit Kreditkarte gezahlt. Also habe ich auch schon gemacht, ja. Zwar nicht mit meiner eigenen, aber zum Beispiel Bahntickets. Ach guck mal, der Rudi, der kommt gleich selber rein. Nee, kann er nicht. Warum nicht? Weil das nicht der Schlüssel für den Ruhm ist. Oh, das wird Rudi jetzt merken, wenn der Schlüssel abbricht. Während Stefan sich an der Tür vergnügt, kann ich ja schon mal ins nächste Thema überleiten. Und zwar hatte ich heute eine interessante Anekdote, die ich mal gerne loswerden möchte. Das Thema Abmahnung. Ja. Und zwar habe ich heute mal eine Abmahnung in dem Finger halten können. Was heißt können? Schön ist es nicht. Gott sei Dank war es noch nicht für mich. Hi Rudi, ich komme später zu dir. Ja, Abmahnung. Abmahnung? Ja, hat eine Abmahnung gekriegt. Ich habe heute eine in den Fingern gehalten. Du? Ja. Von deinem Arbeitgeber? Nee, eine Abmahnung wegen Wettbewerbs Rechte brechen. Wettbewerbsrechtsverstoß. Ach so? Von einem Kunden. Ach ja? Eine Internetseite. Und zwar, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich kann ja grob sagen, worum es geht. War ein Unternehmen und das hat auf seiner Webseite, auf der kein Inhalt ist, außer das Impressum, ein unvollständiges Impressum. Ach so. Aber wie gesagt, also eigentlich gilt der Impressum nur für Diensteanbieter. Jemand lange Weile gehabt. Ja, und das war ein Konkurrenzunternehmen. Also das Schreiben kam von einem Anwalt, der im Auftrag eines Konkurrenzunternehmens einfach diese Abmahnung gestellt hat. Ja. Warum kann ein Anwalt nicht selber ein Unternehmen abmahnen? Weiß ich nicht. Weil für eine Abmahnung ein Recht eines anderen verletzt werden muss. Nur dann kann man abmahnen. Aha. Und Rudi nickt. Rudi, hast du auch schon eine Abmahnung bekommen? Nee. ja, und auf jeden Fall ist es da so gewesen, da hat sich ein anderes, das war ganz lustig geschrieben, der andere Unternehmer, der hat sich in seinem Wettbewerbsrecht verletzt gesehen oder hat den Wettbewerb verletzt gesehen, weil bei der Webseite des Konkurrenten keine natürliche Person angegeben war. Mhm. Es war eine Telefonnummer drauf, es stand eine Adresse drauf, es fehlte halt die natürliche Person, die mit Vor- und Nachnamen draufstehen muss. Mhm. Ne, ganz wichtig, also der Vorname darf nicht abgekürzt werden. Ich finde das total ein Blödsinn, weil jeder, der eine deutsche Domain hat, ist über die Dänik ist automatisch in der Dänik. Ja, aber das, wer weiß, ob die Daten da stimmen müssen. Und was auch wichtig ist, das Impressum muss maschinenlesbar sein. Das heißt, es darf keine Grafik sein. Was ich auch schade finde. Barrierefrei muss es sein. Ja. Für die Bots ist es super. Ja, gerade, na gut, wenn es, weiß gar nicht, kannst du im Prinzip schön Adressen über Suchmaschinen sammeln, ist auch nicht schlecht. Also für mich sah dieser Fall ein bisschen danach aus, als wollte entweder das andere Unternehmen den einfach Wettbewerber ausstechen. Genau. Ja. Weil ich such doch auch kein Unternehmen, was in meiner Branche ist, im Internet und gucke, ob der ein falsches Impressum hat und mahne den dann einfach ab. Ja, es sei denn, man hat zu viel Zeit. Ja. Oder die sind sich vorher schon mal begegnet. Weiß ja nicht genau, was da vorgefallen ist. Rudi würde so viel erzählen gern. Ja, erzähl doch, Rudi. Du musst nur den Mund aufmachen, Mikro steht hier auf dem Tisch. Du kannst es mir auch aufschreiben und dann sage ich es nächstes Mal. Ja, genau. Ja, wir hatten auch schon mal eine andere Story mitgekriegt hier, abmahnungstechnisch, was diese Kartendienste betrifft. Ja, ne? Die berühmten Stadtplandienste. Das waren Bekannte von mir. Ja, da war clever gewesen, das Unternehmen hat gesucht mit der Google-Bildersuche wahrscheinlich nach Stadtplan oder Lageskizze oder so. Logischerweise braucht man ja nur nach Ortsnamen suchen. Nee, einfach ist doch macht nach Anfahrt, Anfahrtpunkt. Anfahrt ist sehr beliebt, genau. Ja. Und dann war das ein älteres Pärchen, ne, was da abgemahnt wurde. Ja, aber letztendlich ist es alles glimpflich ausgegangen. Mussten sie zahlen? Die mussten zahlen, aber nicht so viel. Ja, und das fand ich nämlich die linke Sache. Also ich weiß den Betrag ungefähr, was sie zahlen müssen. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Sag's mal lieber nicht. Okay, nee, also es war wohl so gewesen... Es war, glaube ich, ein Zehntel von dem, was der Anwalt verlangt. Der Anwalt, der ist es ja so, haben die eine Abmahnung gehabt. Die Abmahnung geht ja über eine bestimmte Summe, die sich im höheren Tausenderbereich befindet. Ja. Die Anwaltskosten liegen immer im unteren Tausender bis hohen Hunderterbereich. Das kommt immer auf den Wert, irgendwie den Streitwert an. Oder? Ja, und da genau, der Streitwert, der liegt im höheren Tausenderbereich. Und da war es wohl so gewesen, die sollten halt nachträglich die Gebühren bezahlen und dann wurde gesagt, okay, wir machen einen Deal, du brauchst nur so und so viel bezahlen. Mhm. Und das riecht für mich voll nach unrechtmäßiger Abmahnung. Und so eine unrechtmäßige Abmahnung kann man übrigens anfechten, ne? Wenn sich zeigt, dass ein Unternehmen mehrere Abmahnungen in derselben Form verschickt, dann ist es kann man das anfechten. Ja, dann ist also das geht heutzutage, genau. Nee, was ich auch neulich gesagt habe, bei Google Maps darf man doch auf seine Seite den Kartenausschnitt machen. Ne? Kein Screenshot. Kein Screenshot, aber es gibt die Funktion, dass ich sagen kann, gerade einen Ausschnitt auf die Homepage setzt. Na, wenn du das so machst, dann ist es sauber, ja. Das ist mir neulich aufgefallen. Wir hatten ja mal drüber gesprochen. Hm. Ich glaube, das ist offiziell möglich. Ja, wenn du es so machst, dann ist es ja wohl sauber. Ja, Abmahnung. Böse Sache. Und übrigens, was ich sehr lustig fand, in der Abmahnung stand, sie so, aber jetzt nicht im wortwörtlichen Wortlaut stand, wenn sie unterschreiben die Unterlassungserklärung und versprechen, dass sie nie wieder eine Webseite unter www.irgendwas.de und unter einer anderen, also die zwei Domains, die es betraf, anbieten, die keine ausreichende Anbieterkennzeichnung hat. Ansonsten zahlen sie eine Vertragsstrafe. Und dann ja, und das fand ich ganz schön herb. Ne? Das wäre so, als komme ich zu dir an und sage, Stefan, ich finde es scheiße, dass du das rote T-Shirt immer anhast, wenn du mir gegenüber sitzt. Ja, also ich sage es dir jetzt im Guten, ich möchte nicht mehr, dass du das trägst. Wenn du es nochmal tragen solltest in meiner Gegenwart, kriege ich von dir 10.000 Euro. Und dafür, dass ich dir das jetzt gesagt habe, weil das hat mich jetzt auch 10 Minuten gekostet, kriege ich von dir nochmal 40 Euro Gebühren, genau. Und Rudi muss ja auch bezahlen, weil er hat es ja mitgemacht. Nee, das ist dann in dem Fall mein Zeuge. So. Aber jetzt wäre es ja genau. Das kostet aber mehr als 40 Euro. Der ja. Recht, nee, das, um das Recht, rechtlich sauber zu haben, wäre es natürlich so, ich würde Rudi ansprechen, weil er trägt auch eine Brille und somit steht ihr beide irgendwie ja im gleichen Bereich. Es verbindet euch. Und ich würde Rudi natürlich nur vertreten, weil Rudi sieht sein Recht verletzt, sein Augenrecht quasi. Ja. Also es ist schon ganz schön krank, muss man sagen. Und ich finde es mies von einem Unternehmen, wenn es versucht, auf diese Art und Weise entweder Wettbewerb zu betreiben oder Geld zu verdienen. Gab es aber schon mal vor 2-3 Jahren so eine Abzockmasche im Internet. Ja. Und nicht nur im Internet, auch so, dass du einfach angemahnt wurdest, du hättest etwas begangen. Hm. Da war aber nichts. Und ich möchte sagen, damals in der Reportage, ich glaube bei Spiegel TV war es gewesen, da haben sie festgestellt, dass 70% der Bürger, die haben gezahlt. Und nur wenige haben sich dagegen gewehrt. Und damit wurde der Kreis derer, die sich dagegen gewehrt haben, immer größer. Ja. Bis es dann halt dann platzt richtig auch, öffentlich wurde. Ne? Ja. Da muss man mal Akte gucken. Bei Akte, die haben sich ja gerade ihre Lieblingsanwältin da rausgeholt. So habe ich nicht mehr gesehen mit Uli Meier. Ja, also Akte ist halt sehr aggressiv und sehr hier investigativ. Genau, auf der Seite des mündigen Bürgers sozusagen. Akte forscht nach. Aber das ist ja auch eine ganz andere Geschichte. Da geht es ja richtig um Abzocke. Ne? Also da werden Dienste halt mit Absicht so verschleiert angeboten und die bewegen sich immer im rechtsgrauen Bereich. Ich verstehe nicht, dass du als normaler Bürger so schnell auf die Nase fällst. Hm. Ne? Und dann sind da Unternehmen, die nutzen das so extrem aus. Wir hatten ja mal zusammen in der Branche gearbeitet, die auch, wo es oft so um Geld übers Internet ging, ne? Wo viel Geld übers Internet gemacht wurde. Und da war es ja so gewesen, dass sogar mit Vorschriften der Staat kam und gesagt hat, okay, ihr müsst gewisse Sachen in einer bestimmten Schriftgröße darstellen. Ansonsten ist das halt rechtswidrig. Genau. Aber alle diese Maßnahmen scheinen ja nicht zu greifen. Fernsehwerbung finde ich immer sehr lustig für einen Telefonanbieter. Ganz schnell. Das nicht mal. Im Standbild ganz klein unten steht, irgendwie das Sternchen erklärt ist. Und wir beide wissen, die Fernsehauflösung beträgt 720x576 Pixel. Und die Schriftgröße, die dort verwendet wird, ist in der Bildschirmauflösung gar nicht darstellbar. Und ich frage mich, warum da niemand aufsteht und sagt, hier, ob er da nur einen schwarzen Streifen reinmacht oder den Text hinschreibt, dann macht letztendlich keinen Unterschied. Ne? Ja. Also da muss noch viel getan werden. Zurzeit haben wir im Bekanntenkreis ist ein Fall, wo ein jetzt nicht mehr minderjähriges Kind irgendwie mal ein Abo übers Internet abgeschlossen hat. Ja. Sich da natürlich älter gemacht hat, also mindestens 18 Jahre. Ja. Und jetzt ist es so, dass der erste Abo-Zeitraum abgelaufen ist und jetzt wieder eine Rechnung kam. Und jetzt haben es die Eltern halt mitgekriegt und sind dagegen vorgegangen. Ja. Ne? Und? Und das ging auch über einen Anwalt und da waren schon so Sachen irgendwie, ja, erstens sind die Namen falsch geschrieben, er wird mit Frau statt Herr angesprochen. Und das sind so Sachen, wo ich mich frage, ob die Anwälte irgendwie konzentriert sind. Vom Anwalt kriegst du so ein Schreiben. Ja, nee, wie Rudi schon sagt, die hoffen einfach darauf, dass er die 70%, also finde ich schon sehr hoch. Das muss immer der Form Wahrheit tragen. Also wenn ein Formfehler, ob es auf einem Schreiben vom Anwalt ist oder in einer Rechnung, die eine Firma an einen Kunden stellt, dann kann man es ignorieren. Eine Firma, wenn da nur, sage ich mal, dass der Punkt hinterm Komma nicht richtig ist, dann kann er diese wiederum zurückschicken zum Bleistift bei einer Rechnung. Wiederum wird die Rechnung neu geschrieben, also in dem Augenblick verbessert. Und es gibt wieder diesen neuen Zeitraum. Das ist einfach nur Zeitschinderei. In dem Augenblick, Anwaltskosten erhöhen sich, weil halt der Anwalt wird sicherlich nach Gegenstandswert bezahlt, aber möglicherweise. Ja. Wobei man dazu sagen muss, hier ist keiner von uns Anwalt und das sind alles nur Wahrnehmungen, die wir eben hier wieder geben. Aber in dem konkreten Fall ist es ja so, dass derjenige damals noch keine 18 war und somit hätte man gar nicht das Geschäft machen dürfen. Ja. Und darum geht es jetzt aber. Die Firma sagt halt, nee, ist halt nicht. Und da gibt es aber auch Urteile. Und zwar ich glaube so, auch, dass was Dubioses ist. Nach dem, da ist ja auch, also wenn man nach der Firma sucht, dann sieht man das schon. Sollte man auch immer machen, bevor man irgendwas, deswegen der Hinweis vorhin bei dem Job, ne, immer vorher mit Google gucken. Genau, ob das, wenn man einen unbekannten Job hat, einfach bei Google das eingeben mit Betrug oder irgendwelchen anderen Worten. Genau, man kann diese Worte schon provozieren und dann merkt man auch schon, ob irgendwas kommt. Hier, ein Bekannter von mir hatte zum Beispiel neulich auch einen Firefox runtergeladen. Ach. Open Source Software, kostenlos. Ne? Da gab es jetzt aber ein Urteil. Ja, auf jeden Fall. Sie musste auf einmal für das Ding dann ein paar Euro bezahlen und hatte irgendwie ein Abo abgeschlossen. Und genau das Ding ist, was auch beim Ulrich Meier durchgegangen ist. Versteckte Kosten nicht gewusst. Und nee, ach, das ist so ganz link mit Absicht gewesen, möchte ich meinen. Und diese Anwältin, die das Ganze vertritt, ist auch sehr bekannt in dieser Branche. Man nennt es irgendwie den grauen Zirkel, nee, den Kreisel, den grauen Kreisel. Müsst ihr mal gucken. Also es gibt wirklich da scheinbar organisiert im Internet so eine Leute, die das richtig professionell betreiben und ich glaube, man da kann viel Geld verdienen mit. Richtig, wenn man da nur mal, und wenn es nur eine kurze Zeit ist, du kannst so viel Kohle damit machen. Abi-Brüt musste vor allem auch sein. Also wir wollen euch jetzt nicht auf Ideen bringen, man sollte das auf jeden Fall bekämpfen, diese... Aber ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr Erfahrungen mit sowas habt. Und in dem Fall von dem Unternehmen, was halt diesen Firefox dort kostenpflichtig anbietet, da ist es dann sogar so, dass man das einfach ignorieren kann. Ja, das normalerweise darf man, wenn man sich eben, also man kann es wirklich bei manchen Sachen drauf anlegen. Ne? Also wenn du eine Mahnung bekommst, wichtig ist, wenn man einen Mahnbescheid bekommt, nicht ignorieren, genau, sondern darauf reagieren und richtig, dann ruhig sagen, wenn man der Meinung ist, man hat das nicht bewusst wahrgenommen, was gekauft zu haben, dann kann man das so ehrlich so machen. Dann geht das Ganze natürlich vor Gericht, aber das klemmen sich meist diese unseriösen Anbieter, vor Gericht zu gehen. Also weil genau, wenn das vor Gericht eine Niederlage einkassieren, dann platzt das ganze Ding. Ja, und das war jetzt in dem Fall, wo ich vorhin berichtet habe, war es auch so, dass die Eltern haben dann eben Einspruch eingelegt und gesagt, ja, ist nicht, ist so und so. Und dann kam halt nochmal ein Brief vom Anwalt, so nach dem Motto, ja, wir geben ihnen jetzt nochmal die letzte Chance, nochmal auf Kulanz und so. Und da siehst du schon, normalerweise, wenn die ihr Geld haben wollten, dann würden sie vor Gericht ziehen. Aber das ist halt so ein Zeichen und... Wenn sie einen Rechtsanspruch drauf gehabt. Genau, genau. Ein einklagefähigen Rechtsanspruch. Und deshalb haben wir jetzt gedacht, lassen wir es sein, nicht reagieren. Genau, nicht reagieren. Das Ding wird totlaufen, genau, wird nichts mehr kommen. Ja. Ja. So ist es halt. Gab es ja bei... Rumi hat das vor einem Vierteljahr auch hinter sich gebracht. Echt? Hat sich bei einem im Internet auf einer Seite erkundigt. Wollte dort irgendwie einem Club beitreten, unentgeltlich. Ja. Hat was mit Shopping zu tun. Ja. Frau Shopping ist ja wie zweite Name. Genau. Und war dann doch nicht davon überzeugt. Aber es kam dann eine E-Mail. In dem Augenblick war sie aber 3 Wochen auf Kur. Mhm. Ich las die E-Mail. Und wenn sie nicht bis dann und dann 89,95 Euro bezahlen, Beitragsgebühr, weil sie sind ja und hin und her mein gemeldet. Abo angeschlossen. Mhm. Genau. Und da habe ich sie angerufen und sie sagte, nee, da habe ich nichts abgeschlossen, ignorierst du. Ja, das ist es immer. Es kamen aber wirklich noch sehr penetrante Forderungen, noch 2-3 Mal hinterher, die dann auch schon aggressiver wurden. Rumi hat sich fürs Ignorieren entschieden. Ja, ist vielleicht in diesem Fall der richtige Weg gewesen. Muss nicht immer so sein, aber... Also spätestens bei einem Mahnbescheid ist Ignorieren nicht angebracht. Bei einem Mahnbescheid ist was... Da muss man reagieren. Oder spätestens, wenn man nicht reagiert, ist der nächste Schritt für den Mahnenden, dass er wie heißt das los? Den Titel, den er dann bekommt? Ja, er erreicht einen Titel. Ja, wie heißt denn das Ding? Ein Vollstreckungsbescheid. Vollstreckungsbescheid, genau. Und diesen Vollstreckungsbescheid kann er dann jederzeit zum Einsatz bringen und sich die geforderte Summe holen. Ja. Wenn nichts zu holen ist... Wird es gefändet? Doch, dann wird gefändet. Richtig. Aber nicht alles darf gefändet. Also wir hatten nämlich den Fall auch schon, wir haben auch schon so ein Los, also einen Titel, also so einen Vollstreckungsbescheid, weil bei Julian nicht bezahlt wurde. Und da haben wir es nämlich auch durchgezogen, da entschied sich die Person dann auch zu ignorieren. Ja. Und das ist dann eben, wenn die Frist abgelaufen ist, ist das ein Eingeständnis der Schuld. wahrscheinlich, anscheinend. Und dann, laut deutscher Rechtslage garantiert. Ja, genau. Und dann gibt es halt, und 30 Jahre hat man dann Zeit, dann Geld zu holen. Und da steht dann noch drin, glaube ich, dass gefändet werden kann. Aber nicht immer, wenn du einen Titel hast, hast du auch einen Anspruch. Gut, das kennen wir aus dem Handwerksbereich, dass es dann nicht so ist. Nee, auch im Familienbereich, ja. Wenn es, sage ich mal, wenn es zum Beispiel um Unterhalt geht. Es sind ja viele auch von Unterhalt betroffen heutzutage oder angewiesen manchmal. Also einer von uns hier nicht, also keiner von uns hier. Das wobei, kann man, wenn du dich gerade so auskennst. Wobei deine Kinder ja auch gerade zu Hause alleine sind und ich habe auch überlegt, ob ich sie dir verkaufe. Echt? Ist es niemand zu Hause? Ich weiß nicht, war Oma rauchen? Ja, die Oma war rauchen. Nein, aber auf jeden Fall müssen wir nochmal dazu sagen, also das, was wir hier berichten, das sind, was wir so gehört haben oder Anwendungsbeispiele, ihr könnt es natürlich nicht sozusagen, das sind keine Rechtsberatung oder so, dass ihr das so machen sollt. Da fehlt uns absolut die Ausbildung zu. Genau, da sind wir absolut strohdoof in die Richtung. Oder ihr schließt ein Abo ab und dann können wir euch auch rechtlich dann, genau, wir richten das mal rein. Nee, das dürfen wir ja nicht. Wir dürften, glaube ich, nicht mal, wenn wir Anwälte wären, Werbung dafür machen, oder? Anwälte dürfen auch gar keine Werbung machen. Nur begrenzt. Genauso wie Steuerberater, nur begrenzt. Aber ich habe gesehen, im U-Bahn-Fenster der Berliner U-Bahn macht ein Anwalt Werbung. Ich will seinen Namen nicht sagen, weil ich möchte jetzt nicht Werbung für ihn machen. Aber der macht Werbung dort. Ganz groß in dem Fernsehen. Schön. Freut er sich, wenn er das jetzt hört. Ja, wir grüßen ihn mal. Und hoffen, dass wir ihn nicht benötigen. Eigentlich wünscht man das niemand, dass er Anwälte will man eigentlich nicht haben. Es doch, können auch nette Menschen sein. Und ja, die Anwälte selber schon, aber man hat ja, das bedeutet ja immer irgendwie Stress, dass man Ärger hat. Ja, ist immer wie mit einem Bestattungsunternehmen. Ne? Hat immer irgendwas Negatives, da hängt was Negatives mit drin. Macht aber auch eine Arbeit, die kein anderer machen möchte. Das sind immer so Sachen, Macht aber auch eine Arbeit, mit der er sehr viel Geld verdient. Ich habe neulich gesehen, Insolvenzanwälte verdienen im Moment sehr gutes Geld. Haben Sie einen Bericht über das gebracht? Also sehr interessant gewesen. Gut, jetzt sind wir total vom Shopping-Thema weg. Ich würde sagen, versuchen wir nochmal einen Konsens zu finden oder ein Fazit zu ziehen. Bitte. Online-Shopping lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wenn ihr gerade weil man rund um die Uhr bestellen kann. Genau. Nicht raus muss, die Wohnung nicht verlassen muss. Und man hat meist immer ein Widerrufsrecht wie im Katalog, weil die Ware habe ich nicht angefasst. Und das angefasst. Hat man auch, wenn die sagen, dann hat es nicht. Ja? Ja. Schon bei eBay steht hier immer per Gesetz eigentlich zu. Genau. Ja? Im Geschäft ist es anders, weil da kann ich die Ware ja anfassen und alles. Ne? Da ist es, glaube ich, nicht so. Da ist es sehr kulant von den Unternehmen, dass sie das zurücknehmen und umtauschen. Und im Internet bei Shops ist auch der Vorteil, dass es manchmal auch Erfahrung gibt. Wir haben eine Wortmeldung, oder? Eine Wortmeldung von Rudi, bitte. Ich habe diese nun nicht ganz verfolgt, aber auch im Laden hast du halt einen Unterstrich von mehreren Wochen. Ja. Also musst du dann den Blog anhören. Genau. Ja, und das Gute ist halt im Online-Shop, die Ware kommt frei Haus meistens. Ja. Also, wie gesagt, passt auf, wo ihr eure Daten angebt. Genau. Vorher mal googeln. Amazon und eBay braucht man meist nicht googeln, aber auch bei Amazon und eBay sind natürlich Dritthändler drin. Ja. Und man kann immer, man sich genau angucken immer negative Erfahrungen machen, davor ist man halt nicht gefeit. Ja, aber schön ist es nicht. Nein, schön ist es nicht. Ich habe 5 Euro in Sand gesetzt, wie es aussieht. Ja. Ja. Gut, wir müssen zum Schluss kommen. Ich muss mich ganz schnell umziehen. Ja. Und Zeitlos. Ja. War ein sehr, wie sagt man, informativer Blogcast mal wieder. Und ja, wenn ihr Themenvorschläge habt, einfach immer rüber damit. Ne? Wir reden über alles. Wir reden über alles. Genau. Und wir schauen mal, ob wir wieder eine Umfrage reinkriegen, ja, damit ihr wieder ein Thema abstimmen könnt. Ansonsten sprecht einfach auf Anrufbeantworter, sagt, worüber wir sprechen sollen. Dann wir das. Und Rudi wird es auch noch machen. Genau. Rudi ist ab jetzt jeden Freitag mit dabei. Genau. Ja, dann eine schöne Zeit, bis in 2 Wochen. Und dann hören wir uns wieder. Genau. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Und tschüss. Rudi sagt auch noch tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog.juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel.